Die NSA und ihre Abhör- und Ausspitzelmethoden, die beschäftigen uns jetzt ja schon seit einigen Monaten und trotzdem kommen ständig neue Erkenntnisse dazu. Ganz aktuell ist bekannt geworden, dass die NSA noch massiver als bislang bekannt US-Bürger abgehört hat und die NSA teilt Daten mit Israel und auch der schwedische Geheimdienst liefert Daten zu. Außerdem hat die NSA ja in bekannte Verschlüsselungssoftware Hintertürchen eingebaut, damit sie die verschlüsselten Daten später besser abgreifen kann. Die NSA, die hat ihre Finger offenbar überall drin, in jeder kleinsten Ritze und dabei hat die NSA offenbar gegen etliche Auflagen und Gesetze verstoßen, ohne dass es den zuständigen Aufsichtsstellen aufgefallen ist. Martina Schulte aus unserem Webschau-Team, wie konnte das passieren? Ja, den Verantwortlichen hat schlicht und ergreifend einfach der technische Überblick gefehlt. Die NSA hat jetzt gerade zugeben müssen, dass sie selber keinen wirklichen Überblick über ihren eigenen Überwachungsapparat hat. Das geht aus Dokumenten hervor, die die US-Regierung gerade veröffentlichen musste. Gesetzesverstöße der NSA wurden demnach jahrelang nicht bemerkt, weil keiner der Verantwortlichen den nötigen Überblick über den eigenen Überwachungsapparat hatte. Carsten Dobschardt schreibt dazu im Blog Mobile Geeks, also seid ganz beruhigt. Wenn ihr der Menge der Enthüllungen nicht mehr folgen könnt und glaubt, den Überblick verloren zu haben, der NSA geht es selbst nicht anders. Er meint, die NSA-Affäre habe sich sowieso längst schon zu einer grundsätzlichen Technikvertrauenskrise ausgeweitet. Was meint er genau damit? Er schreibt, mit jeder neuen Enthüllung wird ein Bild immer deutlicher, bei dem unsere ganzen technischen Gadgets gegen uns arbeiten, dauerhafte Wanzen eines meiner Meinung nach größenwahnsinnigen Geheimdienstes mit Allmachts- und zumindest total Überwachungsfantasien. Thorsten Kleins vom Notizblog sieht das ganz ähnlich. Er meint, dass man eigentlich nicht von einem Ausspähskandal sprechen müsse, sondern von einem technischen Skandal, genauer gesagt von einem Speicherskandal. Er meint, das Bild von der NSA-Späh-Affäre, das stimme einfach nicht, weil es eben keinen Techniker gibt, der da irgendwo in einem Hauptquartier mit großen Kopfhörern rumsitzt und gezielt unsere Gespräche mitschneidet. Sondern was gibt's? Ja, seiner Meinung nach wäre halt eben der Begriff Speicherskandal zutreffender, denn das sei es ja, was NSA und Co. machen. Sie entreißen die Kommunikation von Milliarden Menschen ihrer Umgebung und speichern sie in gewaltigen Rechenzentren ab. Was eben passiere, das sei halt eben kein Ausspähskandal, sondern ein Big-Data-Skandal. Und dieses Big-Data, die große Datenmenge, aus der das alles rausgelesen wird, das sei aber für die meisten Menschen nur sehr schwer zu begreifen. Dabei müsste man eigentlich, um das zu verstehen, nur mal in seine rechte Facebook-Spalte schauen, um zu erkennen, wie fehlerhaft und wie problematisch das eigentlich ist. Also sprich da, wo hier die personalisierte Werbung ist, wo man mal Babynahrung und mal, weiß nicht, leicht bekleidete Damen findet. Genau. Kleins schreibt hier, die Technik hinter Facebook-Anzeigen sei im Prinzip nicht viel anders als das, was Geheimdienstanalysten machen. Zitat, sie suchen Muster in deinen Postings und denen deiner Freunde und versuchen daraus Schlüsse zu ziehen. Dazu kommen noch allerhand Mutmaßungen, IP-Daten und ein Schuss Werbe-Voodoo. Dass sie damit in 999 von 1000 Fällen falsch liegen müssen, ist ja egal. Bei Facebook mache die Masse der Klicks das Versagen weniger relevant, bei den Geheimdiensten werde aber die Erfolgskontrolle systematisch verhindert, weil, wir haben ja auch öfter darüber berichtet, halt auch die ganzen Kontrollgremien systematisch ausgeschaltet worden sind. Aber das ist ja noch nicht alles, was in Sachen NSA aktuell im Netz kursiert und du hast noch mehr gefunden. Ja, also da gibt es noch diesen ziemlich interessanten Text im amerikanischen Magazin Foreign Policy. Das ist ein Porträt des NSA-Chefs General Keith Alexander. Und Alexander wird darin geschildert als der ultimate defender of civil liberties, as a man who needs to spy on some people in order to protect everyone. Dieses Porträt ist wirklich sehr, sehr interessant und es schildert, wie Alexander es geschafft hat, die Befugnisse seines Dienstes immer weiter auszuweiten und die Hauptkontrollmechanismen des amerikanischen Kongresses zu unterlaufen und wie er es auch geschafft hat, sich in einen riesen Batzen an Steuergeldern zu verschaffen. Aber dieser Text gibt auch Einblick in ziemlich bizarre Details aus dem Inneren der NSA. Und was sind da so Details? Also Fotos zeigen zum Beispiel, dass Alexander sich so eine Art Star Trek Kommandobrücke in das Gebäude der Behörde hat bauen lassen. Im Mittelpunkt dieser Brücke steht dann wie in der Enterprise ein luxuriöser Sessel mit verchromten Konsolen. Im Hintergrund sieht man dann mehrere so future-mäßige Schreibtische, die für höherrangige Besatzungsmitglieder scheinbar vorgesehen sind. Und am Rand dieses Kommandozentrums ließ Alexander dann auch noch so seitlich öffnende Türen einsetzen, die so im Enterprise-Style auch noch so Zischgeräusche machen. Und es kommt noch besser, die Zeitschrift Foreign Policy berichtet eben auf unter Berufung auf geheime Dokumente eben auch, Alexander habe sogar einen Designer aus Hollywood engagiert, um dieses sogenannte Information Dominance Center zu konstruieren. Und in diesen Raum habe Alexander auch immer wieder Besucher gebracht und er ließ sie dann auf seinem Captain's Chair sitzen und er zeigte ihnen dann seine, Zitat, Data Tools on the Big Screen. Das Ganze klingt ziemlich spooky. Ja, also in der Tat, der Text aus Foreign Policy ist wirklich ziemlich spooky und er zitiert eben auch noch einige enge Mitarbeiter von Alexander, die sagen, dass er sich von der Macht der Technologie habe blenden lassen. Er glaube wirklich, er habe genügend technische Vorkehrungen getroffen, um die Zivilgesellschaft zu schützen. Ein früherer Angestellter der NSA sagt in dem Text über Alexander wörtlich, "They do have a very robust capability, probably better than any other agency." But he doesn't get that this power can still be abused. Americans want introspection. Transparency is a good thing. He doesn't understand that. In his mind, it's you should trust me and in exchange I give you protection. Also er tut all das nur, um uns alle, also die Amerikaner und die Welt, vor dem Bösen zu beschützen. Ein guter, wirklich ein echter Held, möchte man fast sagen, in seiner Wahrnehmung. Aber jetzt kommt immer mehr ans Licht. Man hat irgendwie das Gefühl, das wird immer mehr. Es wird immer mehr abgerufen, Bankkonten, Internetverbindungen, Telefonverbindungen. Das geht immer weiter und nimmt überhaupt kein Ende, oder? Ja, ich habe interessanterweise gerade einen Text gefunden, der behauptet, es wird bald ein Ende nehmen und der ist von Günther Hack. Der schreibt in einem Essay für die Online-Seite des österreichischen Radiosenders FM4, die Allmacht der Geheimdienste sei in ihrem Zenit angekommen. Zitat, alle Regeln der parlamentarischen Demokratie, sämtliche Gesetze und Verfassungsbestimmungen scheinen gebrochen und ignoriert, sämtliche Datenbanken und Betriebssysteme geknackt. Die NSA sei offenbar überall. Von hier aus könne es aber nur mehr abwärts gehen. Mehr gehe einfach nicht. Wieso? Also Hack sagt, wenn die NSA in den westlichen Industriestaaten tatsächlich an die Stelle der Figur des monotheistischen Gottes getreten sei und wenn man dieses Porträt in Foreign Policy liest, dann bekommt man ja auch diesen Eindruck. Mhm. Ne? Also der Gott, der allwissende Gott, der gütige Beschützer, die Urvaterfigur. Dann, sagt Hack, werde die NSA eben auch das historische Schicksal dieser Gottesfigur erleiden. Denn neue Anschläge werden dann eben nicht mehr zu automatischem Machtzuwachs führen, wie das bisher der Fall war, sondern eben zu unbequemen Fragen. Also zum Beispiel auch zu der guten alten Frage, nämlich der Theodizee-Frage, nämlich der Frage, warum Gott eigentlich all das Leiden auf der Welt zulässt. Nach dem Motto, also wenn ihr schon alles könnt und alles wisst und so weiter, wieso habt ihr denn dann diesen Anschlag nicht verhindert? Das gab es ja auch rund um den Boston-Marathon, wenn du dich erinnerst. Ne? Da gab es ja ganz viele Stimmen, die gesagt haben, ja, warum habt ihr das denn? Ihr wisst doch alles. Ja, ihr wisst doch alles. Und das heißt, von da ab, sagt Hack, kann es halt irgendwie nur abwärts gehen. Und ja, irgendwann wird die Gottheit und die Allmacht der Gottheit dann natürlich auch in Frage gestellt. Spannende These. Klar ist auf jeden Fall, die NSA hat mehr Dreck am Stecken als bislang bekannt und täglich kommen neue Informationen ans Licht und so richtig die Kontrolle scheinen sie ein bisschen verloren zu haben. Vielen Dank, Martina Schulte. Alle Links gibt es wie immer im Netz.